Ich gebe mir die größte Mühe. Ich will Ihnen auch alles sagen, aber ich weiß nicht, ob das, was ich mir gemerkt habe, Ihnen weiterhilft. An den Überfall erinnere ich mich genau. Ich habe ihn mir in den ersten Tagen 1000 Mal ins Gedächtnis gerufen. Denn der Anschlag galt nicht mir, da bin ich mir sicher, sondern meiner Tochter, Katharina. Normalerweise geht sie abends mit dem Hund. Doch an diesem Abend hatte ich Tessie ausgeführt. Es ging ein eisiger Wind. Ich habe das Brausen noch in den Ohren. Den Krach, wenn ein Dachziegel auf dem Pflaster zerschellte. Wir kamen eben zurück auf unsere Piazza. Ich wollte schon das Tor aufstoßen und dann Filmriss. Ich weiß nicht, wie lange ich in dem Auto war. Als ich wieder zu mir kam, lag ich eingeklemmt zwischen Vorder- und Rückbank auf dem Boden. Das Gesicht in die Fußmatte gepresst, Nase und Mund von Fusseln und Staub verklebt. Der Wagen hielt an. Als sie mich in die eisige Nachtluft hinauszerrten, war ich froh, für die Abendrunde mit Tessie den dicken Lammfellmantel angezogen zu haben. Wir gingen zu Fuß weiter. Nach einiger Zeit ging es bergauf und ich hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten, weil meine Hände immer noch gefesselt waren. Einmal stolperte ich und prallte gegen meinen Vordermann, der revanchierte sich mit einem Fußtritt. Die Nacht verbrachte ich in einer Höhle. Ich musste eine ziemliche Strecke kriechen, bis wir in einen Hohlraum kamen, in dem man zumindest sitzen oder knien konnte. Streck die rechte Hand aus, befahl einer der Männer. Ich fühlte, wie man mir eine Kette ums Handgelenk legte, hörte ein Vorhängeschloss einrasten. Und plötzlich war ich allein. Allein mit dieser Dunkelheit und diesem Wind, der sich am Eingang der Höhle brach. Alta Moda. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Magdalen Knapp. Aus dem Englischen von Christa E. Seibicke. Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich. Es herrschte Schweigen in dem kleinen Arbeitszimmer im Palazzo Pitti. Durch die Fensterritzen drang das Rauschen der Zypressen in den Boboli-Gärten, die von den heftigen Februarwinden gebeugt wurden. Und dann und wann hörte man das Klappern eines unbefestigten Fensterladens. Maresciallo Gornaccia, ein wohlbeleibter Mann in der schwarzen Uniform der Carabinieri, saß wie festgewachsen hinter seinem Schreibtisch und starrte auf die junge, schlanke Frau, die ihm gegenüber saß. Er schätzte sie auf Anfang 20. Nachdem sie sich als Caterina Brunamonti, Tochter des verstorbenen Conte Ugo Brunamonti, vorgestellt hatte, war auch sie verstummt. Nur ihr nervöses Fingern an dem auffallend großen Brillantring verriet, dass sie auf ein erlösendes Stichwort wartete. Der Maresciallo schwieg. Ich musste kommen. Ich habe mich vorschriftsmäßig verhalten. Und ganz gleich, was Leonardo sagt, ich möchte nicht gegen das Gesetz verstoßen. Ganz recht. Leonardo, das ist vermutlich... Mein Bruder. Aber er ist auf dem Holzweg. Überhaupt ist es besser, wenn ich die Sache in die Hand nehme. Denn im Gegensatz zu ihm bin ich praktisch veranlagt. Und nach allem, was man hört, ist es in so einem Fall das Beste, man verständigt die Carabinieri. Damit sind Sie sicher gut beraten. Gornaccia blickte scheinbar teilnahmslos auf die gegenüberliegende Wand, an der ein Plan seines Reviers hing. Er ortete den Palazzo Brunamonti an der Piazza Santo Spirito. Und darf man fragen, um was für einen Fall es sich handelt? Meine Mutter. Ich mache mir Sorgen um meine Mutter. Sie ist... Es könnte ihr etwas zugestoßen sein... Sie ist verschwunden, ohne jeden Grund. Ihre Frau Mutter ist, wenn ich nicht irre, Inhaberin eines Modesalons. Der Collezione Contessa, ja. Aber von dem Titel hat sie, außer für ihre Firma, keinen Gebrauch gemacht. Meine Mutter war, bevor sie den Conte heiratete, Mannequin. Sie stammt aus Kalifornien. Wie ist dann der Name Ihrer Mutter? Olivia Burkett. Und wann haben Sie Ihre Mutter zuletzt gesehen? Vor 10 Tagen, aber ich... Da kommen Sie erst jetzt? Sie hätten das Verschwinden Ihrer Mutter sofort melden müssen. Es ist nicht meine Schuld. Leonardo war dagegen. Ich wäre sonst schon viel eher gekommen. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Ihr Bruder hat vermutlich Angst, dass man Sie entführt haben könnte, stimmt's? Und er will auf eigene Faust handeln, weil er befürchtet, bei einer Anzeige würde der Staat ihre Guthaben einfrieren. Ja, aber ich sehe das anders. Wir müssen endlich etwas unternehmen, sonst machen wir uns noch mitschuldig. Außerdem, wer garantiert uns, dass die Entführer ihre Geisel nicht trotzdem umbringen, selbst wenn man zahlt? Da hilft uns auch kein Privatdetektiv. Ein Privatdetektiv? Patrick Heinz. Er ist Mutters Vertrauter und Anwalt in New York. Gleich nach Olivias Verschwinden ist er rübergekommen. Patrick war der Meinung, wir sollten einen Privatermittler einschalten. Zurzeit ist er in London, um jemanden zu engagieren. Er und Leo werden toben, wenn sie erfahren, dass ich hier war. Aber ich habe mich doch richtig verhalten, oder? Juristisch gesehen. Machen Sie sich da mal keine Sorgen, Signorina. Der Schritt ist getan und die anderen werden sich damit abfinden müssen. Wann ist denn Ihre Mutter verschwunden? Ich meine, um welche Uhrzeit? Pronto. Capitano, ich hätte Sie auch gleich angerufen. Capitano Mestrangelo hatte seinen Untergebenen eigentlich nur bitten wollen, für den königlichen Staatsbesuch, der Florenz dieser Tage die Ehre gab, zwei zusätzliche Beamte vom Revier Pitti abzustellen. Nun erfuhr er, dass seine Einheit vermutlich einen Entführungsfall aufzuklären habe. Die beiden Carabinieri verabredeten, sich umgehend im Präsidium am Borgo Ognissanti auf der anderen Seite des Arno zusammenzusetzen. Der Maresciallo wählte nicht die kürzeste Strecke. Durch verschiedene Seitengassen gelangte er, einigermaßen unbeschadet vom morgendlichen Geschäftsverkehr, zur Piazza Santo Spirito. Er schlenderte an Verkaufsbuden und Marktständen entlang. Vor dem schmucklosen Kirchenschiff blieb er stehen. Er schaute hinüber zum Palazzo der Brunamontis. Eine mächtige, burgähnliche Anlage, düster und abweisend. Die schmiedeeisernen Torflügel des Hauptportals standen offen und gewährten einen spärlichen Blick auf eine sorgsam gepflegte Gartenanlage. Als Gornaccia das Büro des Capitano betrat, wurde er schon ungeduldig erwartet. Die Contessa Brunamonti, sagten Sie, ist entführt worden? Die hatte doch früher, als die Alta Moda noch in Pitti stattfand, dort immer ihre Kollektionen vorgeführt. Eine auffallend schöne Frau. Gibt es verlässliche Hinweise dafür? Ja, seit 10 Tagen ist sie spurlos verschwunden. Die Tochter sagt, sie sei gegen Mitternacht noch einmal mit dem Hund draußen gewesen und dann nicht wiedergekommen. Als der Bruder nachsehen wollte, wo sie blieb, hat er im Hof nur noch die abgerissene Schlaufe von der Hundeleine gefunden. Auch das Auto der Contessa ist seitdem verschwunden. Das sieht nicht gut aus. Demnach hat man sie in ihrem eigenen Wagen verschleppt. Nun ja, immerhin ein Anhaltspunkt. Allerdings 10 Tage danach hat die Tochter gesagt, warum sie das Verschwinden ihrer Mutter erst jetzt meldet. Es scheint, dass sich die Geschwister nicht einig sind. Die Tochter ist wohl zur Kooperation mit uns bereit, aber der Bruder Leonardo hat das bislang verhindert. Er will die Sache alleine durchstehen. Wahrscheinlich befürchtet er, dass der Staat die Vermögenswerte der Familie einfriert. Er kennt offensichtlich das Gesetz. Achselzuckend und mit großen, vorquellenden Augen starrte der Maresciallo seinen Vorgesetzten an. Es war nicht das erste Mal, dass das 1991 erlassene Gesetz gegen erpresserischen Menschenraub den Ermittlern die Arbeit erschwerte. Zwar war die jährliche Zahl der Geiselnahmen gesunken, die Kehrseite des Erfolgs aber war, dass die Angehörigen oft nicht mehr mit den Behörden zusammenarbeiten wollten. Es kommt noch schlimmer. Unterstützt wird Leonardo von einem Freund der Familie, einem amerikanischen Anwalt, Patrick Heinz. Der versucht zurzeit in London einen Privatdetektiv zu engagieren. Großer Gott, das wird ungemütlich. Sie sollten auf jeden Fall den Kontakt zur Tochter halten und wenn möglich auch das Vertrauen des Bruders gewinnen. Was ist mit dem Hund? Oh, Promenadenmischung. Rotblondes Fell, sehr klein, völlig harmlos. Vermutlich haben die Täter das Tier erschlagen. Gemeldet haben sich die Entführer noch nicht? Nein. Gut, dann werde ich jetzt die Routinemaßnahmen veranlassen. Und Sie besorgen ein Kleidungsstück der Contessa für die Hundestaffel. Viel verspreche ich mir allerdings nicht davon. Sie wissen ja, wie unsere Gegenspieler organisiert sind. Gornaccia seufzte. Nur zu gut wusste er das. Die meisten Entführungsfälle gingen auf das Konto sardischer Schäfer, die rings um Florenz in den von der toskanischen Bevölkerung aufgegebenen Bergdörfern ansässig waren. Verstockte, dickschädelige Burschen, die die Berge kannten wie ihre Westentasche, die auf das weit verzweigte Netz ihrer Sippen bauen konnten, die sich eher einsperren ließen, als sich im Verhör auch nur zu ihrem eigenen Namen zu bekennen. Was meinen Sie, Gornatscha? Wer könnte dahinter stecken? Das habe ich mich auch schon gefragt. Zwei kämen aus meiner Sicht in Frage. Beide stehen auf der Fahndungsliste. Giuseppe Puddu und Giovanni Sales. Der eine ist voriges Jahr beim Hafturlaub abgetaucht, der andere ist schon seit mehreren Jahren flüchtig. Beide sind Sarden und beide hätten das Kaliber für solche Verbrechen. Könnte passen. Wir sollten auf jeden Fall versuchen herauszufinden, wer die Vermögensverhältnisse der Familie ausspioniert hat. Wenn wir den Bassista haben, können wir eventuell verfolgen, an wen die Informationen weitergeleitet wurden. Auch deshalb ist es gut, wenn Sie die Brunamontis im Auge behalten. Es muss jemand aus dem Umfeld sein. Die Glocken von Santo Spirito läuteten 12 Uhr Mittag, als der Maresciallo zum zweiten Mal an diesem Tag vor dem Palazzo Brunamonti stand. Diesmal passierte er das Hauptportal und trottete die langgestreckte Einfahrt hinauf, bis er in den Innenhof gelangte, wo leise ein Springbrunnen plätscherte und an der ockergelben Mauer der Winterjasmin blühte. Gornaccia sah sich um. Vergeblich suchte er unter den Arkaden nach einem Eingang. Selbst die Fenster waren bis auf zwei mit schweren Läden verschlossen. Suchen Sie jemanden? Er wandte sich um. Ach. Am Ende des Säulengangs zu seiner Linken stand in einer offenen Glastür eine mollige Frau mit grauem Haar. Verzeihung, vielleicht können Sie mir den Aufgang zu den Wohnräumen zeigen. Ich möchte zu Signor Leonardo Brunamonti. Ich weiß nicht recht. Es geht ihm nicht gut. Aber kommen Sie doch erst mal rein, Maresciallo. Gornaccia folgte ihr und stand plötzlich im Dunkeln. Seine Augen gewöhnten sich nur langsam an das matte Licht in dem auffallend hohen Raum. Vielleicht die ehemalige Kutschenremise? Heute wurde er offenbar als Atelier genutzt. Dutzende von Nähmaschinen suchten. Es roch nach Stoffen. Ich bin Signora Verdi, Maria Angela Verdi. Und ich sage Ihnen gleich, dass wir keine Ahnung haben, was hier vor sich geht. Aber wir sind bereit zu helfen. Danke. Oh, wir tun es nicht für Sie, wir tun es für Leonardo. Seit die Contessa verschwunden ist, ist hier alles durcheinander. Der arme Junge lässt sich kaum noch blicken, sitzt den ganzen Tag am Telefon. Und ohne seine Instruktionen kommen wir mit der Produktion nicht voran. Sehen Sie hier? Die Stoffetiketten, die müssen längst eingenäht sein. Anfang April ist unsere erste Modenschau in New York. Darf ich? Der Maresciallo nahm eines der Etiketten in die Hand. Contessa Firenze. Unser Firmenlogo. Ich finde ja, dass Contessa Brunamonti drauf gehört. Und nicht bloß Contessa. Auch wenn der Selige konnte es nicht verdient hätte, auf diese Weise verewigt zu werden. Wir waren Rumtreiber. Ein staatlicher Mann das schon, aber ein Schürzenjäger und Bankrotteur. Sein Wahlspruch lautete immer, ein Brunamonti arbeitet nicht für Geld. Nur hätte seine Frau nicht für Geld gearbeitet, wäre der Familienbesitz heute perdu. Nein, ich finde, Contessa Brunamonti macht doch einfach mehr her, finden Sie nicht auch? Aber Ihre Gnaden waren strikt dagegen. Wäre vielleicht ein bisschen lang geworden. Bitte? Verblüfft schaute der Maresciallo Signora Verdi an. Dieser Ton zuletzt, das klang gehässig. Dabei war der Conte schon lange tot. Behutsam legte er das Etikett wieder zurück. Aha, von Ihnen erfahren wir also auch rein gar nichts. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Am besten Sie nehmen den Aufzug, zweiter Stock. Nicht, dass der Maresciallo erwartet hatte, mit offenen Armen empfangen zu werden, aber die eisige Atmosphäre, die ihm entgegenschlug, als Signorina Caterina ihm öffnete, überraschte ihn doch. Er war durchaus bereit, so zu tun, als wären sie einander nie begegnet, aber abwimmeln lassen würde er sich nicht. Verzeihen Sie, dass ich hier so unangemeldet eindringe, aber ich muss Signor Brunamonti sprechen. Als die Schwester auch jetzt keine Anstalten machte, ihn hereinzubitten, schob sich Gornaccia kurzerhand an ihr vorbei. Der langgestreckte, ganz in weiß gehaltene Raum war durch die Fensterläden stark abgedunkelt. Am anderen Ende stand ein ausladendes weißes Sofa und auf diesem lag ein junger Mann. Er richtete sich auf, als er den Maresciallo auf sich zukommen sah. Was wollen Sie hier? Leonardo Brunamonti sah zum Fürchten aus. Wer sind Sie? Sie haben sich seit 10 Tagen nicht vom Telefon wegbewegt. Der junge Mann litt unter Schlafentzug, das war offensichtlich. Nur mit Mühe konnte er die schweren Lider offen halten. Woher wollen Sie das wissen? Von einem Informanten. Ich bin Maresciallo Gornaggia von der Carabinieri-Wache im Palazzo Pitti. Es spricht sich schnell herum, wenn es in einem Haus wie dem Ihren auffällige Veränderungen gibt. Signor Brunamonti, Sie sollten mit uns zusammenarbeiten. Sie müssen nicht befürchten, dass wir etwas unternehmen, was das Leben Ihrer Mutter gefährden könnte. Wer garantiert mir das? Wir haben Erfahrung mit Entführungsfällen. Sie haben seit Tagen kaum geschlafen, weil Sie wach sein wollen, wenn ein Anruf kommt. Das ist sinnlos. Hier wird niemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Die Erpresser gehen davon aus, dass Ihr Telefon abgehört wird. Schon? Ich meine, die Polizei weiß doch noch... Ich denke, heute Abend steht die Fangschaltung. Die Leute, die Ihre Mutter in ihrer Gewalt haben, werden sich voraussichtlich durch ein Schreiben der Contessa mit Ihnen in Verbindung setzen. Und für den Fall sollten Sie präpariert sein. Überlegen Sie sich bitte drei Fragen, die niemand außer Ihrer Mutter beantworten kann. Wir müssen Gewissheit haben, dass Ihre Mutter noch lebt. Sie könnte schon tot sein, nicht wahr? Das wollen Sie doch damit sagen. Keineswegs. Die Entführer wissen, dass man ihnen einen Beweis abverlangen wird. Das sind Profis. Es ist in ihrem eigenen Interesse, ihre Mutter am Leben zu erhalten. Sie verträgt die Kälte nicht, wenn man sie jetzt der Witterung aussetzt. Sie stammt aus Kalifornien, verstehen Sie? Aber warum? Wieso unsere Familie? Wir sind längst nicht so reich, wie die Leute glauben. Katharina hat recht. Wie kommen die auf uns? Okay, meine Mutter ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, aber dafür hat sie auch geschuftet. Jahrelang. Immer mit dem Risiko des Scheiterns. Wir sind nicht Versace oder Gucci. Mit denen können wir uns finanziell nicht annähernd vergleichen. Nun, Sie haben Grundbesitz. Immobilienwerte. Denken Sie an den Palazzo. Sie sollten sich aber darüber nicht den Kopf zerbrechen, bevor eine Lösegeldforderung eingegangen ist. Worüber Sie sich schon Gedanken machen könnten, ist die Frage, woher haben die Täter ihre Informationen? Ich möchte Sie daher bitten, mir eine Liste zusammenzustellen mit sämtlichen Angestellten, Bekannten, Freunden des Hauses. Und dann brauche ich ein Kleidungsstück Ihrer Frau Mutter. Katharina drückte auf eine Klingel und kurz darauf erschien das philippinische Hausmädchen der Familie. Gornatscha folgte der Bediensteten in das Schlafzimmer der Contessa. Unter Schluchzen öffnete das Mädchen den Kleiderschrank und zog ein duftiges, sehr durchsichtiges Etwas hervor. Dies ziehe die Contessa immer für Mr. Patrick aus Amerika an, beteuerte sie aufgelöst. Leider war das Negligé frisch gewaschen und somit unbrauchbar. Der Maresciallo durchstöberte daraufhin den Wäschekorb, fand dort aber nur ein paar Spitzenhöschen. Er zog eines heraus und steckte es in eine Plastiktüte. Ein Akt, der ihm irgendwie verwerflich vorkam. Das ging ja erfreulich schnell. Verdächtig schnell, wenn Sie mich fragen. Der Wagen der Contessa war aufgetaucht. Keine 48 Stunden nach der Vermisstenanzeige hatten Beamte der Regionalpolizei den schwarzen Cherokee auf einem einsamen Feldweg in den Bergen nördlich von Florenz entdeckt. Als der Capitano am Fundort eintraf, war der Maresciallo mit dem Kollegen vom örtlichen Carabinieri-Posten allein. Den immer noch sehr erschöpft wirkenden Leonardo hatte er mit der abziehenden Spurensicherung schon nach Hause geschickt. Hat der junge Brunamonte das Fahrzeug identifiziert? Aber voll. Und noch etwas anderes. Weiter oben am Hang haben wir eine Höhle entdeckt. Ziemlich niedrig, kaum dass man drin knien kann. Es besteht kein Zweifel, dass sie erst kürzlich genutzt wurde. Ein englisches Wort, das dort mit einem Stein in die Felswand geritzt war, hat Brunamonte sofort als Botschaft seiner Mutter erkannt. Es war falsch geschrieben. Ein Rechtschreibfehler, den er, wie er sagte, als Kind immer gemacht hatte. Also haben die Entführer die Höhle als Zwischenstation genutzt? Bevor sie dann ihre Geisel weiter in die Berge verschleppt haben, ja. Allerdings dürfte es aussichtslos sein, von hier aus mit Hilfe der Hunde die Spur aufzunehmen. Nach den Regenfällen der letzten Tage. Mit einer Handbewegung deutete der Maresciallo auf die lehmbraune Fahrrinne zu ihren Füßen, in der eine Pfütze stand, überzogen von einer dünnen Eiskruste. Wir sind kein Stück weiter, oder? Sie benutzten vorhin das Wort verdächtig. Ja, es ist nur so eine Vermutung. Kollege Bini hier von der Kommunalwache brachte mich drauf. Er sagte, das Gelände hier gehöre Sales. Aha, und was schließen Sie daraus? Das Ganze ist eine Inszenierung. Wir sollten das Auto finden, die Höhle. Ich bin seit 7 Jahren im Ort stationiert. Ich kenne Salis. Auch wenn er langsam alt wird, eine solche Leichtsinnigkeit wäre dem nie unterlaufen. Der ist vom alten Schlag, der verrät nicht einen seiner Schritte. Jemand versucht, ihm die Sache unterzuschieben? Die Pudus. Die beiden Sippen sind verfeindet bis aufs Blut. Vor 3 Jahren hat Salis einen der ihren erschlagen, seitdem ist er untergetaucht. Wäre doch denkbar, dass Pudu die Gelegenheit nutzt, sich an ihm zu rächen. Nur gegen Pudu und seine Leute haben wir nichts in der Hand. Nein, bislang nicht. Dann werden wir uns an das halten, was wir haben. Ich denke, es könnte nicht schaden, wenn Sie und Kollege Bini der Frau von Salis einen Besuch abstatten. Erzählen Sie, was wir wo gefunden haben und was wir daraus schließen müssen. Machen Sie ein bisschen Druck. Gurnaccia schlief nicht. Salvatore Gurnaccia lag ausgestreckt in seinem Bett und grübelte. Seit die Signorina vorgestern bei ihm aufgetaucht war, hatte er ein ungutes Gefühl. Normalerweise kamen Leute zu ihm, die man bestohlen hatte, und er half ihnen, ihr Eigentum wiederzubekommen. Eine Handtasche, ein Moped. Aber eine Entführung? Gurnaccia hatte seiner Frau davon erzählt, und Teresa wusste gleich, wer die Brunamontis waren. In einem dieser teuren Hochglanzmagazine hatte sie mal eine Reportage über die Colazione Contessa gelesen. Irgendwie passte das. Modeglamour, verblichener Adel, Geld, eine merkwürdige Atmosphäre. Sein Besuch im Palazzo war auch alles andere als beruhigend gewesen. Dieses abfällige Ihro Gnaden, der Conte war damit nicht gemeint. Der eisige Empfang. Und hatte die Signorina nicht gesagt, ihr Bruder sei gegen die Einschaltung der Polizei? Dabei zeigte sich Leonardo eigentlich ganz kooperativ, zumindest heute Morgen, bei der Identifizierung des Autos. Irgendwas stimmte da nicht. Gurnaccia konnte nicht sagen, was, aber... Und dann der Besuch bei Salis Frau. Die hatte ihm und Bini jeweils ein Glas Rotwein hingestellt, sich ans andere Ende des schäbigen Resopaltisches gesetzt und geschwiegen. Das Einzige, was sie zu den Anschuldigungen gegen ihren Mann zu sagen hatte, war, dass sie dagegen sei, gegen diese Entführungsgeschichten. Und wo er jetzt stecke, wisse sie nicht, basta. Von da war keine Unterstützung zu erwarten. Nicht gegen Salis und auch nicht gegen Pudo. Oh. Oh, Salva, was ist los? Du bist so unruhig. Ja, nichts. Ich dachte nur gerade... Machst du dir Sorgen? Wegen dieser Brunamonti-Sache? Naja. Irgendwas. Wenn man bedenkt, dass sie da draußen bei dieser Kälte... Der Wind geht da immer durch und durch. Dabei sah die Contessa so glücklich aus auf den Fotos. So stolz auf ihre Firma, auf ihre Kinder... Nur gut, dass es nicht die Tochter erwischt hat. Ich glaube, eine Mutter würde sich lieber selber opfern, als zuzulassen, dass man ihrem Kind etwas antut. Was sagtest du, in welcher Zeitschrift hast du die Reportage gelesen? In der Style, beim Friseur. Ist noch nicht lange her. Ah, das ist gut. Ich werde mir ein Exemplar kommen lassen. Ich habe mein Studium aufgegeben. Heute Morgen war ich beim Assistenzprofessor und habe mich abgemeldet. Er war bestürzt, denn er hält mich für eine seiner besten Studentinnen. Aber Sie können sich doch bestimmt wieder einschreiben, wenn das hier... Gurnaccia wagte nicht, den Satz zu Ende zu führen. Seit 5 Tagen tat sich nichts. Kein Zeichen der Entführer, keine neuen Erkenntnisse. Nur im Palazzo Brunamonti hatte sich offenbar einiges verändert. Bei seiner Ankunft war er von einem Pförtner eingelassen worden. Wie kann ich jetzt an so etwas denken? Wenn Olivia tot ist, muss ich mich eh um alles kümmern. Die Leitung des Hauses, die Verwaltung des Familienbesitzes. Mein Bruder ist dazu nicht in der Lage. Künstlerisch ist er ja begabt. Das schon. Aber vom Geschäft versteht er nichts. Nein, da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als auf mein Studium zu verzichten. Erst jetzt fiel dem Maresciallo auf, dass es das Zimmer der Contessa war, in dem ihn die Signorina empfing. Im Gegensatz zu seinem ersten Besuch in diesem Raum sah das große Bett nicht mehr verwaist aus. Die Tagesdecke lag achtlos am Fußende zusammengeknüllt. Auf dem Bett türmte sich ein Berg von Kleidern. Ist das nicht ein bisschen früh für den Garderobenwechsel? Und während sie sprach, war die Signorina damit beschäftigt, in den geöffneten Schränken nach Kleidungsstücken zu suchen. Worüber ich mit Ihnen reden wollte. Der Privatdetektiv aus London, Bentley, heißt er, glaube ich, Charles Bentley. Patrick traf vorgestern mit ihm ein. Haben Sie ihn schon gesprochen? Ich nicht persönlich. Er hat sich bei meinem Capitano vorgestellt und uns zugesichert, dass er loyal mit uns zusammenarbeiten wird. Also haben wir keine Einwände. Aber taugt er was? Einen Moment lang sah Katharina Gornatscha direkt in die Augen. Dann wandte sie sich um, zog einen Pelzmantel aus dem Schrank und legte ihn gesondert auf einen kleinen Haufen vor dem Schminktisch. Ob wir was von ihm haben? Kaum. Er kann höchstens Ihnen nützlich sein, wenn es zu den Verhandlungen mit den Entführern kommt. Das bezweifle ich. Haben Sie eine Ahnung, was uns dieser Mensch tagtäglich kostet? Ein Vermögen kostet er uns. 4-Sterne-Hotel, Tagesspesen und ein Honorar, bei dem Ihnen die Augen übergehen würden. Sie müssen mit Patrick und mit meinem Bruder reden. Wir können uns diesen Mann nicht leisten. Ich habe die Privatkonten meiner Mutter eingesehen. Im letzten Jahr hat sie ständig Geld ins Geschäft gepumpt. Und meine und Leos Anteile am Familienbesitz sind langfristig in Investmentfonds angelegt. Bleiben uns also nur die Einnahmen aus den Ferienwohnungen. Und der Palazzo? Sie könnten eine Hypothek aufnehmen. Die Banken würden sicherlich... Das Erbe meines Vaters? Ich denke, der Staat wird uns in jedem Fall unterstützen müssen. Schließlich hat der Staatsanwalt unsere Vermögenswerte eingefroren. Hat er doch, oder? Das ist richtig, aber ein leiblicher Verwandter, der sich über die gesetzlichen Bestimmungen hinwegsetzt und Lösegeld zahlt, geht straffrei aus. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass der Staat einspringt. Ja, aber wäre es dann nicht umso dringender, dass Sie mit den beiden reden? Als der Maresciallo sich erhob, fiel sein Blick auf eine Fotografie seitlich neben dem Bett, die er bei seinem ersten Besuch in diesem Zimmer nicht bemerkt hatte. Oh, ich wusste gar nicht, dass Sie auch Ballettunterricht nehmen. Ich musste ihn aufgeben, leider, wegen des Studiums. Meine Lehrerin, eine ehemalige Prima Ballerina, hielt große Stücke auf mich. Auch der Fotograf war begeistert. Er hat damals eine ganze Serie geschossen. Gornatscha erkannte die Machart sogleich wieder. Der Verlag der Zeitschrift Style hatte ihm ein Exemplar der fraglichen Ausgabe zugeschickt. Als er es am nächsten Morgen in seinem Büro aufschlug, war ihm instinktiv klar, dass die Bilder in dem Magazin von demselben Fotografen stammten wie das Ballettfoto. Derselbe bemühte Ausdruck. Grobkörnige Schwarz-Weiß-Abzüge mit einer dramatischen Hell-Dunkel-Stilisierung. Alter Moda mit italo-amerikanischem Flair, las der Maresciallo als Überschrift. Und unter dem Artikel kleingedruckt: Fotos Gianni Taccola, Firenze. Taccola. Irgendwann, irgendwo hatte er diesen Namen schon mal gehört. Gianni Taccola. Aber er konnte sich nicht erinnern. Gornatscha legte die Zeitschrift beiseite und wählte die Nummer seines Vorgesetzten im Borgo Onisanti. Ein gefährlicher Typ. Hab ihn damals selbst festgenommen. Das ist jetzt, warten Sie, zweieinhalb Jahre her. Hat nicht viel bekommen. Müsste seit über einem Jahr wieder auf freiem Fuß sein. Durchaus möglich, dass er den Bassista gespielt hat. Weshalb haben Sie ihn seinerzeit verhaftet? Kunstdiebstahl. Taccola ist freiberuflicher Fotograf, spezialisiert auf Homestories von Prominenten. Er sucht die Opfer auf, inspiziert die Räumlichkeiten, fotografiert die Objekte und plaudert mit den Klienten, bis sie ihre Befangenheit verlieren und Dinge verraten, die sie besser für sich behalten hätten. Wenn dann der Einbruch stattgefunden hat, ist dem Informanten in der Regel nichts nachzuweisen. In dem Fall war es anders. Die Dummköpfe hatten eines von Taccolas Fotos am Tatort liegen gelassen. Trauen Sie ihm das zu? Menschenhandel ist eine andere Liga. Vielleicht ist ihm im Gefängnis die zündende Idee gekommen. Warum nicht gleich den Hausbesitzer stehlen? Ein großer Coup und man hat ausgesorgt. Denkbar wär's. Immerhin hat Pudo, wenn ich mich nicht irre, zur gleichen Zeit im gleichen Gefängnis eingesessen. Suchen Sie Taccola mal auf. Sein Atelier liegt ganz bei Ihnen in der Nähe. Schützen Sie einen Kunstdiebstahl vor, eine Routineüberprüfung. Etwas Ähnliches hatte sich der Maresciallo auch schon überlegt. Die genaue Adresse ließ er sich von Lorenzini, dem wachhabenden Sergente, heraussuchen. Dann zog er sich zur Siesta zurück. Als er am frühen Nachmittag auf die Piazza dei Pitti hinaustrat, empfing ihn eine milde Frühjahrssonne. Der Wind hatte sich gelegt und Gornatscha musste den obersten Knopf seiner Uniformjacke öffnen. Nur in den Bergen nördlich von Florenz hingen noch dunkle Wolken. Sind Sie der vom Palazzo Pitti? Wenn ja, dann würde ich Sie gerne sprechen, aber nicht jetzt. Ich bin nur sehr in Sorge, wissen Sie? Die Frau, die ihm öffnete, hatte er noch nie gesehen. Der Maresciallo war auf dem Weg zum Borgo Ognissanti, um Capitano Mestrangelo von seinem gestrigen Besuch im Fotoatelier zu berichten. Routinemäßig hatte er einen Abstecher zum Palazzo Brunamonti gemacht. Die Art und Weise, wie er an diesem Morgen begrüßt wurde, brachte ihn aus der Fassung. Ach übrigens, ich bin die Contessa Elettra Cavicchio-Licelli. Wie Sie heißen, weiß ich schon. Gornatscha starrte die Frau an. Sie gehörte zweifellos nicht zum Personal. Sie trug keinen Schmuck, war ungeschminkt und ihre Kleidung hatte den Schick eines Second-Hand-Ladens. Wie gesagt, ich bin in großer Sorge, deshalb sollten wir miteinander reden. Aber Sie können jetzt hier nicht wie üblich ein- und ausgehen. Die Familie befindet sich mitten in einer Besprechung einer sehr vertraulichen. Und ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit dabei erwünscht ist. Sie verstehen. Ich will mich nicht aufdrängen, aber wenn Sie wollen, dass wir etwas unternehmen... Sie! Es kümmert mich herzlich wenig, was Sie unternehmen. Es sei denn, Sie hätten 3 Milliarden Lire. Ich unternehme was. Aber das reicht leider nicht. Und Patrick ist ein Schatz, bloß er hat keinen roten Heller. Ich muss zurück, es ist wichtig, dass ich dabei bin. Wir sprechen uns. Ciao. Betreten sah der Maresciallo auf die geschlossene Wohnungstür. Dann zog er sein Notizbuch hervor und notierte sich den Namen. 3 Milliarden? Das ist happig. Das dürfte an die Substanz gehen, wenn Sie zahlen wollen. Von wem haben Sie die Informationen über die Lösegeldforderung? Von einer gewissen Contessa Elettra Cavicchio-Licelli. Wie es scheint, eine Freundin der Familie. Und mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet. Sie ist ja eine steinreiche Frau. Also wollen Sie zahlen. Nehme an, die wird einen ordentlichen Batzen des Lösegeldes beisteuern. Hat sie was zu den Modalitäten gesagt? Nein, und von den Geschwistern konnte ich nichts erfahren. Diese Contessa hat sie förmlich abgeschirmt. Sie will zwar mit mir reden, sagt sie, aber ich habe das Gefühl, da wird nicht mehr mit offenen Karten gespielt. Nun ja, die erste Kontaktaufnahme mit den Entführern ist immer ein Schock. Da verschanzen sich die Leute, aber das legt sich auch wieder. Was ist mit Takola? Kommt er als Bassista in Frage? Schwer zu sagen. Zweifellos hat er einen mehr als nur oberflächlichen Kontakt zu der Familie gehabt. In seinem Atelier hängen Nacktfotos von Katharina. Fast eine ganze Wand voll. Arrogant wie Takola ist, hat er selber auf die Bilder hingewiesen. Sie seien Teil einer Ausstellung gewesen, die er für die junge Brunamonti organisiert habe. Auf deren Wunsch hin. Und angeblich hat er sie nicht nur nackt abgelichtet, es ist wohl auch zu sexuellen Annäherungen gekommen. Wiederum auf Wunsch, beziehungsweise wie er sich ausdrückt, auf Drängen der reichen Signorina. Unser Fotograf konnte sich daran noch gut erinnern, sie sei nämlich noch Jungfrau gewesen. Pikant, aber nicht strafbar. Nein, wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Aber wenn er der Bassista war und die Lösegeldforderung ist so übertrieben hoch, könnte es nicht sein, dass die kleine Brunamonti, um Takola zu beeindrucken, ein wenig zu stark aufgetragen hat, was ihre Vermögensverhältnisse angeht. Wäre möglich, ja. Andererseits, irgendwas stört mich. Ich habe immer das Gefühl, dass wir den Bassista doch ganz woanders suchen müssten. Dieses Iro Gnaden von der Signora Verdi aus dem Atelier, das hat sogar hässig geklungen. Die Befragung der Angestellten hat keinen Anhaltspunkt für mangelnde Loyalität ergeben. Schon. Ja. Trotzdem. Wo stehen wir, Maresciallo? Wir kennen die Lösegeldforderung. Und wir haben einen Verdächtigen, der die Familie ausgekundschaftet haben könnte. Dieser Mann hat mit unserem speziellen Freund Pudo zusammen im Gefängnis gesessen. Ein Indiz dafür, dass wir mit dem Verdacht gegen Pudo richtig liegen. Vorausgesetzt, Takola ist der Bassista. Für eine Täterschaft Pudos sprechen aber auch die Ergebnisse der Observierung seiner Sippe durch die örtlichen Behörden. Zum einen ist er ein 12- bis 14-jähriger Hütejunge, der allabendlich mit seinem Moped zu einem verlassenen Bauernhaus im Vorgebirge fährt und dort eine Tüte mit Vorräten deponiert. Höchstwahrscheinlich der Provianteur. Und wir haben Leute aus Podos Umfeld ins Visier genommen, die vorbestraft sind und schon früher mit ihm zusammengearbeitet haben. Bei dreien gibt es auffallende Unregelmäßigkeiten, Abweichungen vom normalen Arbeitsalltag. Die kämen als Geiselwächter in Frage. Ja, das klingt gut, aber bringt uns das weiter? Ein Zugriff zum jetzigen Zeitpunkt wäre doch tödlich für die Entführte. Natürlich. Solange wir nicht wissen, wo die Contessa gefangen gehalten wird, es ist verflixt uns. Uns bleibt nur zu warten. Umso wichtiger ist es, dass wir informiert sind, was die Familie plant. Gornatsche, Sie müssen noch mal mit der Signorina reden. Ja! Naja, ich müsste sie alleine sprechen können. Vielleicht ließe sich da ja was arrangieren. Wenn der Staatsanwalt Leonardo, diesen Amerikaner und seinen Detektiv, sowie die Contessa Sally zu sich bitten würde... Ich werde ihn gleich mal anrufen. Gulnatscha erschrak fast, als er am Nachmittag des folgenden Tages das schmiedeeiserne Portal des Palazzo Brunamonti fest verschlossen fand. Seit man sich hier einen Pförtner hielt, war er es gewohnt, am Eingang kontrolliert zu werden. Aber bisher hatte das Tor trotzdem offen gestanden. Jetzt glich der Palazzo einer Festung. Gurnaccia läutete und dachte an das kleine Ablenkungsmanöver, auf das sich der Staatsanwalt eingelassen hatte. Bis auf Heinz und der nicht geladenen Katharina hatten alle zugesagt, sich um 16 Uhr in der Prokura einzufinden. Der Maresciallo nahm den Aufzug. Als er im zweiten Stock ausstieg, wurde gegenüber die Wohnungstür aufgerissen und Patrick Heinz kam herausgestürzt. Beim Anblick des Maresciallo blieb er abrupt stehen, kreidebleich im Gesicht. Dann rannte er gehetzt die Treppe hinunter. Der Maresciallo sah ihm nach. Schließlich ging er auf die Tür zu und klingelte. Schritte waren nicht zu hören. Gulnatscha wollte schon gehen. Da öffnete sich die Tür. Ich wusste, du würdest es dir anders überlegen. Durch den schmalen Türspalt sah er sie. Den langbeinigen, schlanken Leib, nackt unter dem weißen, durchsichtigen Negligé. Sie haben doch nicht etwa geglaubt, dass ich... Nein, keine Sekunde. Giorgios Bar lag direkt neben dem Haupteingang zum Palazzo. Der Maresciallo war nicht verwundert, als er sah, dass sich der Amerikaner dorthin geflüchtet hatte. Mir ist kotzübel, das sage ich Ihnen. Unter anderen Umständen, da könnte ich es ja noch verstehen. Man hört ja so manches. Aber jetzt, ausgerechnet jetzt. Sie ist dermaßen überspannt. Das eben war allerdings, ja, merkwürdig. Was will sie von Ihnen? Mich in ihr Bett locken, das haben Sie doch gesehen. Ins Bett Ihrer Mutter, um genau zu sein. Es ist nicht zu fassen. Stellen Sie sich vor, Maresciallo. Sie hat das Zimmer ihrer Mutter ausgeräumt, hat in Olivias Privatpapieren geschnüffelt, einen Teil ihrer Garderobe weggegeben und ihren Schmuck verkauft. Alles unter dem Vorwand. Die Tochter begräbt die eigene Mutter bei lebendigem Leib. Begreifen Sie das? Katharina ist ein Ungeheuer. Offensichtlich wollte sie die Aufmerksamkeit, die sie der Contessa entgegenbringen, auf sich lenken. Sie ist krankhaft geltungssüchtig. Immer hat sie sich darüber beklagt, dass ich sie nicht respektiere. Überhaupt, dass kein Mensch von ihr Notiz nimmt. Dann wäre es denkbar, dass Katharina aufgrund ihrer Unsicherheit dazu neigt, gelegentlich zu übertreiben. Sie, ohne es zu wollen, zur Informationsquelle geworden ist. Keine besonders zuverlässige Quelle, wenn Sie verstehen, was ich meine. Indem sie sich für reicher ausgab, als sie ist? Absolut, in dem Punkt schlägt sie ganz dem Vater nach. Der hatte auch schon in jungen Jahren den Bezug zur Realität verloren. Gott, so nötig habe ich mein ganzes Leben lang noch keinen Drink gebraucht. Giorgio, noch einen bitte. Das Haus lag auf der Kuppe des Hügels. Es war groß, aber nicht protzig. Ockerfarbener Stuck, eine weitläufige, mit Terrakotta ausgelegte Vorhalle, Putten rechts und links der Auffahrt. Eines dieser Landhäuser oberhalb der Stadt, von denen man einen freien Blick über das Mosaik aus roten Ziegeldächern bis hin zur Domkuppel genoss. Als der Wagen des Maresciallo vor der Haupttreppe hielt, erschien die Hausherrin, eskortiert von einem Rudel Hunde. Die Contessa Elettra Cavicchioli-Selli war nach dem gestrigen Zwischenfall im Palazzo Brunamonti die einzige, von der Gornaccio noch hoffen konnte, Informationen über die Vorgänge hinter den Mauern der Familienfestung zu erhalten. Zumal sie gesagt hatte, dass sie ihn sprechen wollte. Wissen Sie, Sie haben den gleichen Blick wie eine ganz entzückende englische Bulldogge, die ich mal hatte. Ist in Staupe eingegangen, der arme Kerl. Aber setzen wir uns. Ist Ihnen doch recht, wenn wir hier draußen bleiben. Ich mag die Wintersonne und es ist ein so schöner Tag. Sagen Sie, was denken Sie über die Tochter des Hauses? Katharina, die reinste Giftnatter. Sie ist übergeschnappt wie ihr Vater, der selige Ugo. Hat man Ihnen gesagt, dass sie keine Lira rausrücken will? Es ist mittlerweile schwer, an Informationen zu kommen. Dann informiere ich Sie. Den Hauptteil der Forderungen übernehme ich, aber es ist nicht genug. Die Kinder besitzen je 200.000 Dollar in den Staaten angelegt. Leonardo hat sein Erbteil auch schon angeboten, aber sie will nichts rausrücken. Katharina verweigert sogar ihre Unterschrift für eine Hypothek auf den Palazzo, das Haus ihres Vaters, wie sie es nennt. Das Familienerbe solle nicht angetastet werden. Schon gar nicht für jemanden, der letzten Endes nicht standesgemäß sei. Aber bitte, die Contessa führt rechtmäßig den Titel. Nicht in den Augen Katharinas. Sie findet es beschämend, das Ansehen der Familie durch ein Gewerbe zu erniedrigen. Eine Brunamonti arbeitet nicht für Geld. Deshalb war sie ja auch strikt dagegen, dass der Name Brunamonti auf den Etiketten der Collezione Contessa auftaucht. Ach. Das also war's. Das gehässige Ihro Gnaden der Signora Verdi. Es hatte nicht dem Conte und nicht der Firmenchefin. Es hatte der Tochter gegolten. Hat sich die Signorina denn trotz ihrer Vorbehalte für die Belange des Ateliers interessiert? Eingemischt hat sie sich. Erst wollte sie Olivias Modelle als Mannequin präsentieren. Leider traute sie sich nicht auf den Laufsteg. Dann wollte sie das Management der Firma reformieren. Mit dem Erfolg, dass nichts mehr lief. Also musste Olivia sie aus der Firma wieder entfernen. Danach hatte sich die hochbegabte Tochter in den Kopf gesetzt, Balletteuse zu werden. Dem Rausschmiss aus der Compagnie ist sie zuvorgekommen, indem sie das Ballett zugunsten eines Literaturstudiums aufgab. Das sie inzwischen abgebrochen hat. Wegen der Entführung, wie sie sagt. Ach ja, das sehen Sie. Nichts im Kopf. Die nächsten Prüfungen hätte sie wahrscheinlich kaum überlebt. Cäsar, oh, lass den Maresciallo in Ruhe. Du bist zu groß für einen Schuss und also runter, runter. Sie müssen entschuldigen. Er ist ein rhodesischer Ridgeback. Die züchtet man eigens für die Löwenjagd. Nur weiß er das nicht. Der Maresciallo war beeindruckt von so viel unverdienter Zuneigung, zog es aber nach einer angemessenen Frist doch vor, dem Löwenjäger ganz das Feld zu überlassen. Haben Sie es schon gelesen? Nein, ich wollte gerade anfangen. Capitano Mastrangelo war offenbar aufs Höchste alarmiert. Seit 2 Wochen keine Nachricht von den Entführern und auch nicht aus dem Hause Brunamonti. Und nun dieses Interview in der Nazione. Das ist das Todesurteil. Wenn die merken, dass die Familie nicht bereit ist zu zahlen oder sie nur mit einem Teil des Lösegeldes abgespeist werden sollen, dann müssen sie die Contessa töten. Schon um ihrer Glaubwürdigkeit willen. Ja, dann ist es jetzt also offiziell. Die Signorina hat sich durchgesetzt. Zumindest muss man ihre Aussagen so interpretieren. Die Lösegeldforderungen überstiegen bei weitem ihre Mittel. Oton Katharina. Und sie können sich überhaupt nicht erklären, wie die Entführer auf solch eine absurde Summe kämen. Natürlich nicht. Dann müsste sie ja über sich nachdenken. Die junge Dame hat ein reines Gewissen. Schließlich arbeitet sie ja mit uns zusammen, nicht? Und deshalb könne sie auch erwarten, Gipfel ihrer Ausführungen, dass der Staat das Lösegeld stellt, jetzt, wo die Staatsanwaltschaft die Vermögenswerte der Familie gesperrt hat. Man könnte das alles als Wichtigtuerei einer spätpubertierenden abtun. Aber leider schafft sie Fakten, auch Entführer lesen Zeitungen. Guanaccia, nach diesem Interview bleibt uns keine Zeit. Wir müssen handeln, auch wenn das Risiko verdammt hoch ist. Wir müssten wissen, wo sie gefangen gehalten wird. Jeder Sarde dort oben in den Bergen weiß, wo sie steckt. Stimmt's? Sicher. Aber sie verraten es nicht, gleich zu welcher Sippe sie gehören. Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht macht es doch einen Unterschied. Wenn die eine Familie Konsequenzen zu tragen hätte, für die eine andere, die verfeindete Familie, verantwortlich ist, Konsequenzen, die wehtun. Sie meinen, wenn wir statt Puddo, den wir nicht direkt angehen können, seinen Kontrahenten unter Druck setzen? Eine Doppelstrategie. Ist vielleicht nicht ganz vorschriftsmäßig, aber was soll's. Ich veranstalte eine Razzia unter Salis Leuten. Und sie greifen sich den Kollegen vom örtlichen Carabinieri-Posten. Bini hieß er, glaube ich. Und reden nochmal mit Salis Frau. Ich lasse ihnen freie Hand. Die Frau hält nichts von Entführungen. Bei unserem ersten Besuch war sie sehr zugeknöpft. Aber vielleicht ist es eine Chance. Als der Maresciallo auflegte, fiel sein Blick auf die aufgeschlagene Seite der Nazione. Neben dem Text des Interviews war ein Foto der Signorina abgelichtet. Katharina mit dunkler Sonnenbrille und dem eleganten Pelzmantel. Gonaccia kannte den Mantel. Jesus, Maria, Josef, oh. Binis Fluchen war nur zu berechtigt. Seit mehr als 2 Stunden waren er und der Maresciallo den Markierungen ins Unterholz gefolgt. Einen Weg kann man das ja nicht gerade hier nennen. Inzwischen hatten sie die Baumgrenze überschritten und sahen sich dichtem Dorngestrüpp ausgesetzt. Verflixt. Zudem war es schon fast dunkel. Salis Frau hatte Bini 2 Tage nach dem Besuch auf dem Gehöft angerufen und dieses nächtliche Treffen mit ihrem Mann vereinbart. Ein Zugeständnis, zu dem sie erst bereit war, nachdem Bini ihr unmissverständlich klargemacht hatte, dass man die Entführung und schlimmstenfalls die Ermordung der Contessa Salis anhängen würde. Ganz gleich, ob er der Täter war oder jemand anderes. Das Auto und die Höhle seien auf seinem Grundbesitz gefunden worden. Das spräche eindeutig gegen ihn. Außerdem würden die Razzien gegen seine Sippe so lange fortgesetzt, bis man den Patron gefasst habe. Morgen Abend wird eine Frau auf ihrem Revier anrufen und sagen, der Chianti ist auf dem Weg. Die Stimme aus dem Dickicht klang ganz nah. Doch es wäre mehr als töricht gewesen, sich nach ihr umzudrehen. Gornaccia wusste, dass mindestens ein Gewehrlauf auf jeden von ihnen gerichtet war. Zuvor wird einer von meinen Leuten das verlassene Bauernhaus aufgesucht haben, in dem sie immer ihren Proviant deponieren. Sobald der Hütejunge, der das Abendessen und den Wein für die Nachtschicht bringt, sich wieder entfernt hat, wird dieser Mann zerstoßene Schlaftabletten in die Chianti-Flasche schütten. Am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, sollten sie über den Monte della Croce fliegen. Das Versteck, in dem die Geisel gefangen gehalten wird, erkennen sie an der weißen Markierung. Sie werden die Frau lebend antreffen, wie ihre Bewacher tot. Mein Gott, Salis, tun Sie das nicht. Das kann ich nicht verantworten. Wie Sie meinen. In jedem Fall solltet ihr zusehen, dass ihr vor dem Mann da seid, der bei Morgengrauen aufsteigen wird. Denn wenn der vor euch ankommt und merkt, dass er seine Komplizen von der Nachtschicht nicht wachkriegt, ist die Frau erledigt. Und nun geht. Ihr kommt heil wieder hinunter, ihr steht unter meinem Schutz. Plötzlich war es vollkommen still. Nicht einmal das Knacken eines Zweiges war zu hören. Nur der Atem der beiden Carabinieri. Haben Sie schon mal daran gedacht? Sie könnten sich stellen, jetzt da Sie uns geholfen haben. Ich helfe euch nicht. Ich benutze euch, um meine eigene Rechnung zu begleichen. Sicher. Trotzdem, es wäre eine Gelegenheit. Vergessen Sie es. Meine Familie ist gut versorgt. Ich kann es mir leisten, als freier Mann zu sterben. Geht jetzt. Ein feiner Nieselregen setzte ein, als der Maresciallo und sein Kollege sich auf den Rückweg machten. Obgleich der Abstieg große Mühe bereitete, mittlerweile war es stockfinster, fühlten sich die beiden Männer erleichtert. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe, nur dass der Regen mich weckte. Was musste das für ein Wolkenbruch sein, wenn ich den Regen aufs Zeltdach trommeln hörte, durch meine Ohrstopfen hindurch? Ich zog den Arm aus dem Schlafsack, langte nach oben und stieß gegen eine wassergetränkte, tief durchhängende Zeltplane, die allmählich begann, durchlässig zu werden. Ich rief um Hilfe. Niemand antwortete. War niemand da? Hatten sich meine Bewacher zurückgezogen? Ich tastete nach dem Reißverschluss und zog ihn hoch. Wieder rief ich um Hilfe. Und wieder keine Reaktion. Die Augenbinde abzunehmen traute ich mich nicht. Ich lüpfte sie nur so weit, dass ich den Boden unmittelbar vor meinen Füßen erkennen konnte. Dann raffte ich die Kette und kroch auf allen Vieren ins Freie bis zu dem Baum, an den ich angeschlossen war. Der Regen prasselte mir in Strömen aufs Haar. Ich lehnte mich gegen den Stamm. Was war geschehen? Dass ich sterben würde? Damit hatte ich mich abgefunden. Dass dies mein letzter Tag sein würde, wusste ich. Aber sie hatten mir zugesichert, dass sie mich erschießen würden. Erst betäuben, dann erschießen. Hatten sie nun beschlossen, mich den Wildschweinen zu überlassen, dass die mich bei lebendigem Leib fraßen? Aus Berichten über andere Entführungsfälle wusste ich, dass diese Tiere keine Spuren hinterlassen, von den Kniescheiben einmal abgesehen. Lange muss ich dort gekauert haben, im Schlamm, an den Baum geklammert. Ich merkte nicht, dass der Regen nachließ. Doch dann änderte sich die Geräuschkulisse. Ein dumpfes Brummen war zu hören, das näher kam, bis es ganz dicht war. Ein erster dünner Lichtstrahl schlich sich durch den schmalen Spalt unter meiner Augenbinde. Ich hob den Kopf. Da stand einer. Klobige braune Gummistiefel, grünbraune Hosenbeine, die glänzende Mündung einer Maschinenpistole. Sie waren zurückgekommen, sie würden jetzt... Doch dann sprach er mich an, wie sie mich nie angesprochen hatten. Contessa Brunamonti? Das war einer unserer Leute vom SEK, von der Hubschrauberstaffel aus Livorno. Ja, das habe ich dann gesehen. Haben Sie sie gefasst? Die beiden, die Sie bewachen, sagten, sie waren volltrunken. Der Dritte und Pudu sind flüchtig. Pudu? Der Boss, der das Todesurteil gefällt hat. Hat man Ihnen gesagt, warum? Sie haben mir die Zeitung gezeigt. Katharina mit dunkler Sonnenbrille, in meinen Pelzmantel gehüllt. Es brach mir fast das Herz, dass sie sich auf so kindliche Art zu trösten suchte. Doch dann fing ich an zu lesen und stockte. Ich verstand nicht, was sie da sagte. Ich begann von neuem und wieder. Sie haben es mir dann erklärt. Die wollen dich gar nicht wiederhaben, deine reichen Hätschelkinder. Sie haben sich entschlossen, die Kohle zu behalten und dich abzuschreiben. Irgendwann hättest du ja sowieso dran glauben müssen. Meine Kinder wollen mich lieber tot sehen. Als ich das begriffen hatte, fiel es mir nicht mehr schwer, die Entscheidung zu akzeptieren. Glauben Sie mir, Marischallo, ich war danach ganz ruhig. Golnatscha schaute Olivier Birkett mit seinen großen dunklen Augen an. Eine Notlüge lag auf seinen Lippen, dass das Interview Teil der Polizeistrategie zur Befreiung gewesen sei. Doch dann bemerkte er den entschlossenen Zug um die Mundwinkel der Contessa und schwieg. Alta Moda. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Magdalene Knapp. Erzählerin Uta Halland. Maresciallo Guarnaccia Thomas Thieme. Capitano Mestrangelo Christian Berkel. Bini Jürgen Elbers. Olivia Birkett Uli Philipp. Katharina Brunamonti Carina Plachetka. Leonardo Brunamonti Tim Lang. Patrick Heinz Hermann Treusch. Signora Verdi Franziska Trögner. Contessa Elettra Cavicchioli Selli, Ingeborg Meczinski, Salis Horst Hiemer, Teresa Svetlana Schönfeld. Musik Ralf Heuer, Ton Peter Kainz und Jean Cimczak, Regieassistenz Markus Mohr. Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001.